Die Schwedenchronik. Ein Hörspiel von Helga M. Novak. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Gibt es hier irgendwo einen Laden? Einen Laden? Ja. Einen Kaufladen. Was wollen Sie denn kaufen? Zigaretten. Ich brauche Zigaretten. Ach, du lieber Gott. Es gibt also keinen Laden. Doch. Darunter. Halten Sie sich rechts und gehen Sie bis zum Steinhaus. Schlossgarten steht dran, da ist ein Laden drin. Schlossgarten? Ich sehe aber gar kein Schloss. Jetzt haben die Schweden abgebrannt, im Krieg. Mhm. Schweden? Im Krieg? Ja, im 30-Jährigen. Ach so. Lesen Sie mal unsere Schwedenchronik. Da haben die Mauern noch gestanden. Und aus dem Schlossgarten haben Sie eine Wirtschaft gemacht. Eine Wirtschaft war es mal. Und jetzt? Ist etwa gar keine Gastwirtschaft im Dorf? Nein, brauchen wir nicht. Bei Ihnen trinkt wohl niemand. Lassen Sie sich nicht ins Boxhorn jagen. Wir haben einen Ausschank. Wenn auch nur am Wochenende. Ja, dann werde ich mir den Laden mal ansehen. Der macht erst um 2 auf. Warten Sie. Warten Sie doch. Ich komme mit. Das ist nämlich mein Laden. Warum rennst du noch so? Fällst hin mitten auf der Straße. Hilf mir auf die Beine, mein Sohn, halt die Kinder fern. Ihr verdammten Diebe! Lass die Schokolade liegen! Also steh doch endlich auf, Mutter. Oder willst du da übernachten? Strümpfe, Knie, das ist alles kaputt. Gib erst mal die Schokolade auf. Ach, je, 50 Tafeln und mehr als die Hälfte habe ich eingebüßt. Deine Frau hat noch gesagt, bring genug Schokolade mit für deinen Geburtstag, wenn die Kinder gratulieren kommen. Hierher! Gib sofort die Schokolade ab! Also nun komm, nun steh doch auf. Hoffentlich hat dich keiner erkannt. Da muss ich ja schämen, wenn dich einer so sieht. Vor dem großen Krieg sind wir über 500 Einwohner gewesen. Die Schlossleute mitgezählt. Und nach dem Abzug der Schweden lebten in Uhlenhorst noch knapp 90 Leute. Von denen waren noch 20 verkrüppelt. Und der Rest, es waren meist Kinder. Schwedenkinder. Hunde, Katzen, Vögel und Ratten hatte da Menschenhunger vertilgt. Für einen Laib Brot gab man sein bestes Feld. Es war aber kein Klei- oder Leinbrot überhaupt aufzutreiben. Obwohl sie da schon Hafer, Korn, Gerste angebaut und Honig und Flachs geerntet haben. Im Schlossgarten standen sogar Zitronenbäume. Und danach? Tja, die Pest ging um. Und kein Acker lag mehr unterm Pflug. Die Fliegen nehmen Überhand. Lass dich nicht in der Luft verdorren, bei der Trockenheit. Welche Ruhe in Ihrem Dorf? Kein Regen, kein Gras, kein Heu. Kaum was zu tun. Als wäre die Zeit stehen geblieben. Es wirkt wie ein Flecken Erde ohne Geschichte. Ohne Geschichte, sagen Sie? Haben Sie schon von der Schwedenchronik gehört? Aber ja. Lesen Sie die Chronik, damit Sie wissen, was wir durchgemacht haben. Von wegen ohne Geschichte. Dann lass ihn doch. Mir ist die Stille gerade recht. Deswegen bin ich hergekommen. Was machen Sie denn hier? Ich habe ein paar Bücher durchzuarbeiten. Und wie lange bleiben Sie? Ungefähr 2 Monate. Jedenfalls habe ich das Haus für 2 Monate gemietet. Ja, Zeit genug. Sie liegt unten im Gemeindekeller. Wer? Die Schwedenchronik, meint er. Na, gehen Sie zum Bürgermeister und lassen Sie sich den Schlüssel geben. Sie denken, ich habe Langeweile. Na, dann lass ihn doch in Ruhe, Otto. Wenn der Herr nicht will, dann nötige ihn doch nicht. Ein Nest ohne Geschichte, hat er gesagt. Ja, ich nehme das natürlich sofort zurück. Nein, so leicht kommen Sie nicht davon. Wollen Sie die Chronik nun sehen oder nicht? Wenn Ihnen so viel daran liegt, werde ich sie mir mal ansehen. Ja, es wird Zeit, dass jemand sich unsere Vergangenheit annimmt. Der Fürst hatte sogar die Weberei eingeführt und Teiche anlegen lassen zum Wollewaschen. Tja, ein blühendes Dorf, bevor die Schweden kamen. Eines Tages, als die Frauen sich ihnen verwehrt haben, hat der Hauptmann sie fast alle an unsere alte Linde hängen lassen. Der Dorfschulze kam gerade vorbei und hat sich, als er seine eigene Frau im Todeskampf sah, die Augen zugehalten. Daraufhin hat der Hauptmann ihm auf der Stelle die Augen ausgestochen. Kannst du es nicht ertragen? Bitte, brauchst du auch nicht mehr hinzusehen. Tja. Und mit der Weberei war dann auch Schluss für alle Zeiten. Die böhmischen Stühle verbrannt. Und später hat in Uhlenhorst niemand mehr das Handwerk erlernen wollen. Ich bin der Mann, der die Nummer 17 gebietet hat. Sie haben mich rufen lassen. Ja. Endlich eine unbekannte Stimme. Wie lange habe ich keine neue Stimme gehört? Wissen Sie, wann sich das letzte Mal ein Fremder bei uns eingemietet hat? Nein, ich habe keine Ahnung. Das war im Jahre 1923. Ich habe gehört, Sie wollen nur 2 Monate bleiben. Es gefällt Ihnen wohl nicht bei uns. Doch, doch, es gefällt mir sehr gut. Aber ich habe nicht länger Zeit. 2 Monate sind zu wenig. Legen Sie noch 2, 3 Monate dazu. Ich habe allerlei Verpflichtungen in der Stadt. Also das Dorf behagt Ihnen nicht? Ach, das ist ganz falsch. Sie missverstehen mich. Ja, es war 1923, als der junge Herr Weigelt kam. Es war auch ein Studierter, fremde Sprachen, Russisch, Polnisch und so weiter. Der wollte auch nur ein Vierteljahr bleiben. Und dann haben Sie ihn nicht mehr weggelassen. Stimmt, ja. Aber das lag nicht nur an mir. Er ist gerne geblieben. Ja, ich wüsste nicht, was mich auf die Dauer halten könnte. Man hat Ihnen sicher schon von der Chronik erzählt. Oh, alle quälen mich mit der Chronik. Daran erkennen Sie, welche Hoffnungen man auf Sie setzt. Aber was habe denn ich als Außenstehender mit der Chronik zu tun? Dasselbe wie der junge Herr Weigelt. Ausarbeiten, ergänzen, fortsetzen. Schreiben Sie uns die Geschichte unseres Dorfes auf. Von uns kann das niemand. Das wäre vielleicht ganz interessant, aber wovon soll ich inzwischen leben? Ach, darüber brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Die Gemeinde wird Sie auf Händen tragen. Die Chronik soll im Gemeindekeller liegen? Das bezweifle ich. Und wenn, dann ist sie bestimmt nicht mehr vollständig. Herr Weigelt hat sie auf jeden Fall gehabt, denn er hat ja ein vollkommen neues Buch danach geschrieben. Und wo ist dieses Buch von Herrn Weigelt? Och, das gibt's schon lange nicht mehr. Sein Manuskript lag in Nürnberg in einer Druckerei und ist bei einem Bombenangriff verbrannt. Und was ist aus Herrn Weigelt geworden? Ja, ich weiß es nicht. Das hat mir nie einer sagen können. Plötzlich war er weg. Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Junger Mann, ich bin seit 50 Jahren blind. Damals, als er hier war, da konnte ich noch sehen. Und ich habe seine Handschrift gelesen. Mit anderen Worten, die Chronik ist schwer zu finden. Aber ich sage Ihnen doch, ich habe alles gelesen. Ich kann Ihnen ziemlich genau erzählen, was drin stand. Ich denke, es liegt ein halbes Jahrhundert dazwischen. Ich erinnere mich an alles. Ich habe nichts vergessen. Auch seine Stimme nicht. Ja, deswegen sind wir ja froh, wenn endlich jemand alles sortiert. Und vielleicht auch die Zeit hat, sich die Archive von Fulda und Würzburg anzusehen. Da sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Ich wollte die Chronik bloß mal lesen. Ich hab schon richtig verstanden. Aber ich weiß ja gar nicht, ob hier unten eine Abschrift ist oder nicht. Na, dann lassen wir es. Warten Sie, ich suche ein paar Sachen zusammen, die sich ebenfalls auf unsere Geschichte beziehen. Ich habe versprochen, mir die Schwedenchronik anzusehen. Und weiter gar nichts. Warum so ungeduldig? Ich werde sie schon noch beschaffen. Wir gehen gleich mal zum Zehntbauer, der muss einige Teile davon haben. Soviel ich weiß, hat er sie vor Jahren unserem damaligen Pfarrer geliehen. Hoffentlich steht ein bisschen mehr drin, als wie die Schweden unsere Bauern geschuriegelt haben. Ich muss gestehen, ich habe sie nie gelesen. Manchmal habe ich den Eindruck, die Chronik existiert gar nicht. Wie lange sind Sie jetzt bei uns, junger Mann? 3 Wochen, wieso? Schon wissen Sie alles besser. Denken, wir reden das Blaue vom Himmel runter. Um jetzt willen, nein, ich meinte nur, die Chronik sei vielleicht verloren gegangen. Nein, das ist sie nicht. Übrigens hat die Wirtin mich auf die goldene Kugel aufmerksam gemacht, die oben auf der Kirchturmspitze befestigt ist. Sie sagt, die eigentliche Dorfchronik steckt in der Kugel drin. Die Wirtin, hören Sie nicht auf die. Die Rede zum Steinerweichen. Man soll dir den Laden entziehen und den Ausschank dazu. Was hat sie denn verbrochen? Sie stachelt und hetzt die Leute auf. Ihre Mutter hatte sich im Krieg mit einem Polen eingelassen und jetzt tut die Tochter, als wäre es unsere Schuld gewesen. Was ist in der Kugel, dass niemand dran rühren soll? Unwichtige Gemeindebeschlüsse, fortlaufend erst seit 1911. Aber das hier, das lesen Sie mal. Fränkische Dorfordnung. Die Rittersteuer. Karl der Große und das Kloster von Hallern. Holz- und Dungfuhren der Uhlenhorster Bauern. Hier, hochfürstliche Landesverordnungen. Und die Chronik? Keine da. Aber lesen Sie das erstmal durch, dann können wir weitersehen. Aus diesen Handschriften müsste sich schon ein Teil unserer Dorfgeschichte herausfinden lassen. Hier, nehmen Sie die Bücher mal mit. Vielleicht finden Sie Geschmack daran, die verschiedenen Schriften zusammenzustellen und in eine lesbare Form zu bringen. Das soll nicht Ihr Schade sein. Denn wir... Oh, ja. Bitte. Mir fällt gerade ein, dass ich Ihnen ab morgen eine Zugefrau schicken kann. Ach, in meinem Haushalt gibt es kaum was zu tun. Es handelt sich um die Frau des Gemeindedieners. Sie kann Stenno und Schreibmaschine. Hat schon oft in der Bürgermeisterei ausgeholfen. Außerdem ist sie eine gute Köchin. Ja, kann sich auch um ihre Wäsche kümmern. Das ist alles sehr verlockend. Sagen Sie bitte, Haben Sie sich damals mit Herrn Weigelt auch so große Mühe gegeben? Als der in Uhlenhorst war, da habe ich noch in der Wiege gelegen. Man sagt, er habe eines Tages alles hingeschmissen und sei verschwunden. Darüber weiß ich nichts Genaues. Hier, pack sie jetzt mal ein. Hier, bitte. So. Ja, ich nehme die Bücher mit, aber ich kann nichts versprechen. Wir werden uns nicht lumpen lassen. Es wird jeden Monat auf einem der Höfe geschlachtet. Und auch wenn Ihre Untersuchungen sich lange hinziehen, wird es Ihnen an nichts mangeln. Ja, ich gehe dann mal. Bedanke mich. Ja. Dann bis bald. Bet, Kinder, bet. Morgen kommt der Schwed. Morgen kommt der Ochsenstern. Er wird euch das Beten lernen. Bet, Kinder, bet. Dass wir nie vergessen, was die Schweden uns angetan haben, verdanken wir dem Pfarrherrn Ebert. Er hat sich, nachdem die erste Vorhut abgezogen war, mit seiner geschändeten Schwester und begleitet von 6 kräftigen Bauern in den braunen Forst zurückgezogen. Viel Böses ahnend hatte er die Monstranz, Kelche, Leuchter und goldbrokatene Gewänder aufgeladen, um dann Unterschlupf beim Jäger Kaspar Götz zu suchen. Später nahm er noch einen Teil der halbwüchsigen Jugend auf und zog immer wieder auf Erkundung in die nähere Umgebung von Uhlenhorst. Ja, der Pfarrer Ebert hat alles aufgeschrieben, was der Krieg angerichtet hat. Jeder Flüchtige wurde von ihm genauestens befragt. Und später hat er noch weite Betteltouren unternommen, um Geld und Essen für die Überlebenden zu beschaffen. Und bis an sein Lebensende hat er die Handschrift immer unterm Hemd und dicht auf seinem Leibe mit sich herumgetragen. Tja, so ist die Schwedenchronik entstanden, die außerdem noch die Geschichte unseres Dorfes vor dem großen Krieg enthält. Also, bleiben Sie sitzen. Na, ich möchte nicht länger. Trinken Sie. Hausgemachter Pflaumenschnaps. Na? Es brennt. Aber jetzt. Nichts da. Ich habe gerade Zeit heute Abend. Wollen Sie mal kennenlernen? Naja, also. Sie haben ja auch immer auf dem Feld zu tun. Ja. Und Sie sitzen inzwischen bei den Weibern in der Küche und stellen Fragen. Entschuldigen Sie mal. Ich weiß Bescheid. Entschuldigen Sie mal, die Schwester Ihrer Mutter. Ja, die Chronik. Die hat sie gefressen. Geben Sie Ihr Glas her. Nee, der. Danke. Was machen Sie eigentlich? Ach, ich habe allerhand zu lesen. Außerdem erhole ich mich ein wenig. Sie sind ein Gelehrter. Verstehen Sie was von Geschichte? Ja, ich interessiere mich so nebenbei. Nichts Halbes, nichts Ganzes. Na, da reden Sie schon. Was wollen Sie von mir? Was wollen Sie hören? Ich habe hier und dort nach der Chronik gefragt, das ist alles. Sie brüten was aus, ne? Keineswegs. Ich glaube eher, die Chronik, die gibt's überhaupt nicht. Und ich sage Ihnen, meine Tante hat sie gelesen, die weiß, was drin steht. Sie rücken mir da auf den Pelz und nicht nur Sie, sondern das ganze Dorf. Was soll das? Können Sie einen wildfremden Menschen nicht endlich in Ruhe lassen? Langsam. Ich bin ein ehrlicher Bauer. Was ich anfasse, das bringe ich zu Ende. Dasselbe verlange ich von Ihnen. Fragen Sie, aber dann gründlich. Machen Sie sich Notizen, schreiben Sie alles auf. Wir schlachten Donnerstag. Sie treiben mich in die Enge. Das ist keine Antwort. Ich will wissen, ob Sie hier nur durchfegen oder ob wir mit Ihnen rechnen können. Und? Morgen nach dem Essen? Wenn es so weitergeht, packe ich noch heute Nacht meine Sachen. Wir werden schon kommen. Zum Wohl. Es soll sich der Mensch nicht mit der Liebe abgeben, denn die Liebe hat vernichtet schon so manches junge Leben. Auch mir hat mein Buhlen die Lieb abgesaget. Das sei euch geklaget, das sei euch geklaget. Ich habe meinen Buhlen ins Herznein geschlossen. Ich brannte wie Zunder mit Spirit begosse. Da hat mir der Teufel dem Schulzen sein Hans, der führt sie zum Tanz, der führt sie zum Tanz. Es schmeckt mir keins Esse, es schmeckt mir keins Trinke, ich möchte vor Gram in die Hölle versinke. Weil Sie mich nach dem Schloss gefragt haben. Kommen Sie her. Schauen Sie mal hier aus dem Fenster. Na, kommen Sie. Was sehen Sie da? Na, ich habe nur gesagt, es sei gar kein Schloss mehr zu sehen. Ja, ja. Was sehen Sie? Einen Garten sehe ich. Pfingstrosen, allerhand Gemüse. Pfingstrosen, richtig. Und was haben wir jetzt? Welchen Monat? Juli. Anfang Juli. Stimmt, genau. 2 Monate zu spät. 2 Monate zu spät, dass meine Pfingstrosen blühen. Und das liegt an den Steinen vom Schloss. Steine, Steine, nichts als Steine sind übrig geblieben. Das Schloss stand nämlich in meinem Garten. Das heißt, nicht nur in meinem, dieses Schloss ist ja nicht von selbst zusammengeklappt. Die Ulnhorster Bauern haben es abgetragen. Diese hirnrissigen, dämlichen Bauern. Ich denke, die Schweden haben das Schloss auf dem Gewissen. Falsch, das ist absolut falsch. Die Schweden haben es ausgebrannt. Die Würzburger haben es wieder aufgebaut. Naja, und dann ist es ein bisschen verrottet. Aber gestanden hat es bis 1840, als plötzlich der Jude auftauchte. Frau, verzeihen, damit ich es nicht vergesse, ich brauche ein halbes Pfund Kaffee. Ja, ein halbes Pfund Kaffee. Macht 4,20 Mark. Also, der Jude, der kam hier an. Kleider aus bestem Tuch, Uhrkette und so. Kaufmann, Fabrikbesitzer, wie er im Buch steht. Bloß eben ein Jude. Und er hatte sich in den Kopf gesetzt, das Schloss einzurichten und eine Fabrik draus zu machen. Sagen Sie, der Kaffee ist ja gar nicht gemahlen. Ja, gemahlen habe ich keinen. Wollen Sie nun was über unsere Geschichte hören oder interessiert Sie das nicht? Ich weiß nicht, was der jüdische Kaufmann mit meiner Chronik zu tun hat. Gar nichts. Aber lassen Sie doch die alten Kamellen. Aus denen erfahren Sie nichts über den Charakter unserer Leute. Der Jude geht also hier rum, schaut sich die Mauern an, schätzt ab, was er an Arbeitskräften auf die Beine bringen könnte und kauft den ganzen Laden. Die Bauern aber, die dem Schulzen in den Ohren gelegen haben, hier müsste eine Werkstatt her, die Bauern machen mobil. Ja und? Haben Sie dem Kaufmann was angetan? So leicht machen die es sich nicht. Die sind ja Arbeiten gewöhnt. Nein. Sie haben das Schloss abgetragen. Haben Tag und Nacht Mauern eingerissen. Und Stein für Stein rüber nach Thüringen gebracht. Das ist doch kaum zu schaffen, ein Schloss abtragen. So nebenher. Ja, die haben es nicht im Kopf, aber die haben es in den Beinen. Das werden sie irgendwann noch erleben, das sage ich Ihnen. Blicken Sie mal dort aus dem Fenster. Der Steigerhof, den Sie sehen, der ist von unseren Steinen erbaut. Ein gewaltiger Hof. Und der Gutsherr, dem Sie die Quader nachgeschmissen haben, der hat sich unsere Bauern dafür in Tagelohn geholt und hat sie geschunden, dass sie Blut geschwitzt haben anstatt Wasser. Na, ich gönn's ihnen. So wie sie mit meiner Mutter verfahren sind. Und jetzt hole ich Ihnen mal meine Kaffeemühle. Na nun, Sie sind ja vollkommen außer Atem. Und? Was war in dem Karton? Einen Kielschrank hat er sich kommen lassen. Ach. Ein Riesending. Da passt ein halber Schwein rein. Wohl, weil ich gesagt habe, bei irgendeinem wird immer gerade geschlachtet. Na gut, wenn er sich dermaßen einrichtet, bleibt er länger. Hat er ihn schon angeschlossen? Noch nicht mal ausgepackt. Ich hab schon überlegt, vielleicht hat er so schnell kein Kleiner nie gekriegt. Ach, woher? Der hat zu tun. Baut sich ein Nest. Ich schicke nachher den Emil hin, soll ihn fragen, ob er was helfen kann. Und Biecher. Nichts als Biecher. Sind die unseren dabei? Zuerst habe ich sie nicht gefunden. Aha. Aber dann lagen sie im Schlafzimmer oben. Was macht ihr mit unseren alten Büchern im Bett? Oder den Lesen wahrscheinlich. Weiter. Was haben Sie noch gefunden? Stapelweise Papier. Buchstäblich überall Schreibpapier. Beschriebenes? Auch. Aha. Trotzdem das meiste war neu. Hat er keinen Tisch, Schreibtisch? Oh, doch. Unten in der Stube hat er ein Sekretär stehen mit bald 100 verschiedenen Fächern. Mir ist vielleicht der Schweiß ausgebrochen. Und da drin ist ebenfalls allerhand Schreib- und Postkram. Aha. Sogar Nähzeug hat er. Und obendrauf liegen wieder Bücher über andere Länder mit Fotos und Karten und über Näher und Segelschiffe und Berge. Nähzeug ist gut, aber fremde Länder, das gefällt mir schon weniger. Woran hat er im Augenblick gesessen? Er ist doch Gott sei Dank nicht dabei gewesen. Ich bin fast gestorben vor Angst, dass er plötzlich zurückkommt. Ich meine, was lag aufgeschlagen auf seinem Schreibtisch zum Beispiel? Och, irgendwas über Uhlenhorster Holz und Dungfuhren. Das sieht schon besser aus. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Was haben Sie außerdem bemerkt? Genug Wäsche. Aber kein Brot im Haus. Das ist kein Problem. Meine Frau hat Blaubeerkuchen gebacken. Heute Abend gehen Sie hin und stellen sich offiziell vor. Das ist ein guter Grund, Ihnen einen halben Kuchen mitzugeben. Gefangene haben immer schon arbeiten müssen. Man denke nur an den Ersten Weltkrieg. Da hatte jeder Hof seinen Ausländer. Gefangene oder auch Fremdarbeiter genannt. Naja, die Männer standen an der Front. Was hätten die Frauen denn alleine machen sollen? Die mussten nur das Vieh in Schuss halten und den Acker. Tja, und dasselbe war es dann auch im Zweiten Weltkrieg. Serben, Ukrainer, ein paar Franzosen, Belgier, aber die meisten waren Polen. Die Leute haben sich drum gerissen, einen Franzosen oder Belgier abzukriegen. Dabei verstanden sich die Polen viel besser auf die Landwirtschaft, wie sie hier bei uns üblich ist. Tja, manche haben ihre Gefangenen sehr schlecht behandelt. Und andere schreiben sich heute noch mit ihnen. Die Brauerin zum Beispiel, die schreibt sich noch mit ihrem aus der Normandie. Und die Söhne von Henses, die sind neulich erst bei ihrem in Dalmatien gewesen. Tja, jetzt sind wir alle alt, die und wir. Die meisten von uns sind Bauern geblieben. Das verbindet. Die Kriege scheinen das Einzige zu sein, was einen Bauern von Zeit zu Zeit über seine Grenzen führt. Ja. Und manchmal trägt der Krieg ein bisschen Welt in unsere Dörfer herein. Luft. Haben aber damals nicht nur die Schweden ihr Dorf besetzt gehalten, sondern auch die Franzosen. Können Sie sich erinnern, ob in der Chronik was über die Franzosen stand? Unsere Familie hat seit langem ausgesprochen gute Beziehungen zu den Franzosen. Sie meint damit den Fremdarbeitern, den unsere Mutter im Ersten Krieg hatte, ein Mann aus Dijon oder so. Ich frage deshalb, weil die Franzosen schließlich katholisch waren und alle immer behaupten, die Evangelischen. Gewiss, der durfte nicht mit in die Kirche, aber wir Kinder konnten ihn sehr gut leiden, nicht wahr, Gertrude? Ja. Er war nicht mehr jung und selber Bauer. Er hatte Pfirsiche angebaut. Ja. Wir nannten ihn alle Franz, obwohl er gar nicht so hieß. Ein kleiner Mann, immer zu dünn angezogen und sehr verträumt. Er war sehr verträumt. Ja, können Sie mir nicht sagen, ob es nicht bald mal was am Kirchturm zu reparieren gibt. Ich meine, dann bestände vielleicht die Möglichkeit an die goldene Kugel. Besonders zu Weihnachten, da gingen die Päckchen nur so hin und her, bis der nächste Krieg anfing. Plötzlich kam keine Post mehr. Ja, der Franz mag gestorben sein, aber warum haben seine Söhne uns dann nicht mehr geschrieben? Ja. Weißt du noch, Elisabeth, wie die Gendarmen gekommen sind 1917 und haben alles durchgesucht? Ja, Mehl haben sie gesucht. Ja. Keiner durfte ja mehr ohne Erlaubnis backen. Mhm. Aber unsere Mutter, die war nicht auf den Kopf gefallen. Die hatte genug versteckt. Unser Franz lag mitten im Mai an der Grippe fest. Ja. Er hatte die ausgebaute Dachkammer bekommen und lag da im Fieber, während wir draußen waren, um Heu aufzubocken. Er ahnte ja nicht, dass unsere Mutter unter seinem Bett zwei Säcke Mehl verstaut hatte. Ja. Und er muss sich sehr gewundert haben, als die Gendarmen ihn auf die Beine stellten und einfach mitnahmen. Wissen Sie, ich möchte unbedingt an die Kugel herankommen. Wenn schon nicht die Chronik drin ist in der Kugel, so will ich doch wissen, was sich eigentlich darin verbirgt. Umsonst machen die nicht alle so ein Theater. Sie, als wir zum Essen reinkamen, da war nicht nur das Mehl weg, auch der Arbeiter war weg. Der stand mit seinem Fieber auf der Wache. Der hat nicht begriffen, was Mehl ist und was Verstecken. Ja, und unsere Mutter ist dann hin und hat gestanden und hat ihn ausgelöst. Ja, sie haben dann Klage gegen unsere Mutter eingereicht, die haben sie aber später niedergeschlagen. Man hätte ja alles so belassen können, als wäre der Gefangene schuld gewesen. Aber das haben wir natürlich nicht übers Herz gebracht. Nein, schließlich hatten wir noch Mehl in der Scheune, ja. Nicht? In einer Blechtruhe unterm Heu. Es wäre auch eine schlechte Bauersfrau, die sät und rackert sich ab und hätte nicht einmal ein Stück Brot zur Vesper anzubieten. Ja. Das Bäumchen, was jetzt neben dem Backhaus steht, das ist wahrlich nicht als Linde zu bezeichnen. Aber die Alte, von der in der Chronik steht, sie sei schon zur Zeit des Bauernkrieges groß und stark gewesen, ja, das war ein Baum. Und wäre Hitler nicht nach Böhmen-Mähren gegangen, da hätte sie den Zweiten Weltkrieg auch noch erlebt. Ich habe sie noch gekannt, die alte Linde. Tja, es war eben an einem Backtag. Überall roch es nach frischem Brot. Und der Vater hatte befohlen, es aufs Fensterbrett in die Sonne zu legen, damit die Leiber nicht so schnell abnehmen. Denn aufs trockene Brot war ja keiner mehr so scharf. Und an dem Tag hatte es schon seit der Frühe auf dem Platz gebrodelt und rumort, als würde ein Beben sich ankündigen. Die Erde hat sich gehoben und man hat richtig gehört, wie die Wurzeln sich lösen. Der Vater hat gleich gesagt, die Linde, es ist unter der Linde. Ja, ein langes, quälendes Knirschen, ein Grollen und Punkt 12 ist sie umgefallen. Zusammengeklappt wie ein alter Mann. An dem Tag, an dem Hitler nach Böhmen-Mähren gegangen ist. Als der 30-jährige Krieg ausbrach, da war doch auch was mit Böhmen. Damals war sie schon mal abgebrochen. Aber sie hatte wieder ausgeschlagen. Mit einer Krone schöner als zuvor. Tja, und diesmal haben wir alle auf der Straße gestanden und gezittert. Nein, nein, auch Bäume nehmen nicht alles hin. Es ist ein Schnee gefallen, wann es ist noch nicht Zeit. Ich wollt zu meinem Buhlengarn, der Weg war mir verschneit. Ich wollte zu meinem Buhlengarn, Der Weg war mir verschneit. Mein Haus hat keinen Giebel, es ist mir worden alt. Zerbrochen sind die Riegel, mein Stüblein ist mir kalt. Zerbrochen sind die Riegel, mein Stüblein ist mir kalt. Ach, lieb, lass dich erbarmen, weil ich so elend bin. Und schleus mich in dein Armen, so fährt der Winter hin. Und schleus mich in dein Armen, so fährt der Winter hin. Sie sind ja immer noch da, junger Herr. Haben die wurmstichigen Heuchler sich rumgekriegt? Ich höre in letzter Zeit nicht viel Gutes im Dorf. Wie meinen Sie das? Einer zieht über den anderen her. Ja, länger als 4 Wochen können die ihr wahres Gesicht nicht verbergen. Vor niemandem. Haben Sie nun Ihre Chronik inzwischen gefunden? Bei Lichtbesinnen ist es kaum noch die Chronik, die mich interessiert. Ich habe gefragt und gefragt, aber die Leute erzählen mir was ganz anderes. Mal reden sie von einem Herrn Weigelt. Dann geht es ihnen wieder um die Kugel vom Kirchturm, in der irgendwelche Papiere verborgen sein sollen. Mittlerweile frage ich nach der jüngsten Vergangenheit. Sie sind ziemlich neugierig. Das alles geht Sie ja eigentlich nichts an, oder? Warum nicht? Der Bürgermeister hat gesagt, er hätte gerne eine Dorfchronik, die bis auf den heutigen Tag geht. Bin ich da nicht berechtigt zu fragen? Wissen Sie was? Packen Sie Ihre Sachen. Wer hier lange fragt, kommt in Teufels Küche. Jeder klagt ihnen sein Leid, aber zusammengenommen sind die Leute einen Dreck wert. Mag sein, dass es anderswo genauso ist. Ich kenne nur mein eigenes Dorf. Und das möchte ich nicht im Toto gewinnen. Was haben die Leute schon zu verbergen? Die hetzen einen zu Tode, wenn sie einen zu fassen kriegen. Mit mir haben sie es auch versucht. Ist ihnen aber nicht gelungen. Denn zu ihrer aller Erstaunen ging der Krieg auch mal zu Ende. Das war meine Rettung. Ich kann mir nicht denken, dass jemand Freude am Krieg hatte. Da alle Männer draußen waren und schon feststand, viele würden auch draußen bleiben. Ich hatte eine Gefangene, eine Polin auf dem Hof. Und eines Tages legt sie sich hin und bringt ein Kind zur Welt, ein kleines Mädchen. Der Vater war ebenfalls ein Pole, der beim Bürgermeister verpflichtet war. Denken Sie, der Pfarrer hat das Kind getauft? Nicht dran zu denken. Die Mutter sei nicht verheiratet und nie zur Messe erschienen, hieß es. Aber beides war ihr ja streng verboten. Ich habe gebettelt und gefleht, ich habe ihm meinen Blaufuchs angeboten. Denn Geld hat ihn 44 ja auch nicht mehr gereizt. Nichts. Da bin ich rüber nach Thüringen zu den Evangelischen. Das Kind röchelte und wurde von Tag zu Tag weniger. Es musste ein Pfarrer her, egal welchen Glaubens. Warum ging es dem Kind so schlecht? Hätten Sie Mutter und Kind nicht lieber besser füttern sollen, als einem Taufbecken nachzulaufen? Ach, im gewissen Sinn war meine Danja selber schuld, dass das Kind so eine winzige Portion war. Sie hatte sich verschnürt und im Bauch versteckt wie ein Paket vor Weihnachten. Hatte eben große Angst. Ich habe einen Pfarrer bekommen. Aber damit war die Sache nicht zu Ende. Unsere hier hat gesammelt für die Front und hat mir von dem ganzen Dorf den Blaufuchs abgefordert. Er wisse genau, dass ich ihn nicht brauche. Überall hat er bekannt gemacht, ich hätte ihn bestechen wollen. Und außerdem die Taufpatin gespielt bei einer Gefangenen. In Uhlenhorst hat keiner mehr mit mir gesprochen, bevor der Krieg nicht aus war. Und wenn ich mit aufs Volksfest wollte, da haben sie mich hinten vom Lastwagen wiederholt und auf die Straße geworfen. Die Danuta hat den Iren später geheiratet. Die bewirtschaften seit Jahrzehnten einen Hof an der Oder, der früher mal Deutschen gehört hat. Richtig so, habe ich gesagt. Schrei, Mädchen, schrei, kommt der Himmel auch vorbei. Da hast nichts mehr zu lachen, er tut ein Englein aus dir machen. Schrei, Mädchen, schrei. Immer sind es die Oberen, die zuerst stiften gehen. Wir hatten gleich nach 45 Mal einen General versteckt, hinterm Schweinestall. Sicher verborgen vor den Amerikanern. Wir haben ihn auch angehalten, etwas länger zu bleiben, weil die Straßen übertrieben belaufen wären. Aber er hatte es eilig in seiner Angst. Denn auf seinem Kopf stand eine höhere Summe. Tja, bis Langenhain ist er gekommen, keinen Schritt weiter. Dort haben Heimkehrer ihn erkannt und totgeschlagen wie Ungeziefer. Sie haben gar nicht auf das Geld gesehen, was er wert war, wussten es vielleicht auch gar nicht. Erschlagen, bloß weil es ein Oberster war. Das weiß doch jedes Kind, wenn die Generale laufen, ist ein Krieg zu Ende. So, jetzt wird erstmal Proviant abgeladen. Ich bitte Sie, womit habe ich das alles verdient? Sagen Sie uns, wo der Kühlschrank steht, oder sofort erst in Ordnung bei Ihnen. Na, der Schinken gehört nicht in den Kühlschrank. Die angemachte Wurst genauso wenig. Konserven nehmen nur unnötigen Platz weg. Sie kommen in den Keller. Nun, mein Herr, wo ist Ihre Kellertür? Nein, das ist ausgeschlossen. Es ist mir unmöglich, Ihre Geschenke anzunehmen. Und wenn es noch so gut duftet. Er hat recht. Hier riecht es wie auf einer Hochzeit. Augenblick mal. Die Tochter muss zuallererst ins Kalte und sie muss auch als erstes gegessen werden. Dafür sind die anderen Sachen so lange haltbar, dass sie auf Monate hinaus eingedeckt sind. Nein, es ist sehr freundlich von Ihnen, mich dermaßen zu überschütten. Trotzdem packen Sie nichts aus. Sie nehmen die Lebensmittel wieder mit. Genieren Sie sich nicht, uns fehlen die paar Brocken nicht und Sie werden richtig satt. Sie trauen sich nicht, diese Kleinigkeiten von uns anzunehmen? Ach was, der Herr ziert sich, ist zu streng erzogen worden. Fangen wir es anders an. Wofür geben Sie mir diese Dinge? Sie arbeiten für uns ganz einfach. Und da Sie selber kein Vieh also halten... Also rundheraus, der Bürgermeister hat es eingefädelt, weil Sie an unserer Chronik sitzen, sagte. Das ist eine Legende. Der Herr Bürgermeister ist in einem schlimmen Irrtum begriffen. Die ganze Chronik ist eine Legende. Machen Sie keine Witze. Jeder Uhlenhorster kann es vereinen, dass wir eine Chronik haben. Die Chronik existiert nicht. Eine Menge lassen wir uns gefallen. Aber das? Bitte nehmen Sie uns nicht auf den Arm. Wenn hier jemand auf den Arm genommen wird, dann bin ich das. Sie gehen ein bisschen leichtfertig mit unserer Gutmütigkeit um. Überlegen Sie doch. Zuerst hieß es, die Chronik liege im Gemeindekeller. Nichts. Dann ein Großteil befände sich noch beim Zehntbauer. Nichts. Der wieder wollte sie dem vormaligen Pfarrer geliehen haben? Nichts. Dann wieder ein Herr Weigelt, der ihr Dorf vor 40 Jahren besucht hat. Der soll sie noch gelesen haben. Andererseits wird behauptet, er sei ohne Gepäck verschwunden, müsse sie also dagelassen haben. Nichts. Den Weigelt lassen wir mal aus dem Spiel. Ja, schließlich habe ich erfahren, dass Herr Weigelt, ich stoße leider immer wieder auf seinen Namen, eine neue Chronik in Druck gegeben hatte. Doch sei eine Bombe in die Druckerei gefallen. Also, nichts. Verbrannt. Und Sie haben überall nachgesucht? Ja. Überall? Ja, seit Wochen habe ich nichts anderes getan, als nach Ihrer Chronik zu forschen. Das Ergebnis ist gleich null. Dann beantworten Sie mir mal folgende Frage. Warum gehen Sie immer noch von Hof zu Hof? Ich sehe Sie doch tagtäglich. Und an allen Ecken stehen und die Ohren aufsperren. Und was schreiben Sie dauernd? Bis in die Nacht hinein hören wir das Geklapper. Was in Herrgotts Namen schreiben Sie dann immer zu, wenn es keine Chronik ist? Sieht fast so aus, als wollten Sie uns täuschen. Sozusagen in Sicherheit wiegen. Wir schleppen ran, was Küche und Keller zu bieten haben. Und Sie sitzen in Wirklichkeit an ganz was anderem. Lasst ihn in Ruhe. Er hat ja das Zeug nicht haben wollen. Und getäuscht haben wir uns selber. Ja, das sieht so aus. Und wenn ich gestorbe, so lasst mich begrabe und lasst mir vom Schreiner 6 Bretterchen Schabe. lasst mir zwei feurige Herze draufmalen, ich kann's ja bezahle, ich kann's ja bezahle. Und lasst mir auch singe die Sterbegesänge, da leid nur der Esel die Quer und die Länge. Er, der einst geliebt und geliebt hat auf Erden, zu Dreck muss er werden, zu Dreck muss er werden. Ja, ich... Sie wollten an die goldene Kugel ran? Da ist sie. Was? Ja, es ist weit nach Mitternacht. Was denn sonst? Bangen Sie sich am helllichten Tag auf dem Kirchturm auf? Sie müssen wissen, mein Vetter ist Dachdecker. Ich will damit nichts zu tun haben. Sie bringen mich in Teufels Küche. Sieht aus wie eine Bombe. Wiegt aber dreimal so viel. Redet nicht, macht sie auf. Gleich werden Sie das Buch sehen. Steht eine Menge drin über meine Mutter, wird behauptet. Wartet ab. Ihr wisst es nicht genau. Erzählt wird viel. Ich will da ran. Ja. Ich will es mit meinen eigenen Augen lesen. Ja. Seit 30 Jahren habe ich darum gebeten. Wenn nichts drin stünde, hätten Sie es mir nicht verwehrt, denn so viel steht fest. Der neue Bürgermeister ist nicht besser als der alte. Die hängen alle ihr Hemd in den Wind, aber immer ist dasselbe dreckige Hemd. Beruhigen Sie sich. Etwas Neues kann doch gar nicht auf Sie zukommen. Dass aber das Alte nicht ausgeräumt wird, das vergesse ich denen nicht. Ruhe jetzt. Holen Sie eine große Zange oder besser einen Schraubenschlüssel oder so. Da. Ja. So. Wenn wir das Buch rausgenommen haben, tragen wir die Kugel wieder hin. Das Buch. In dieser Kugel steckt alles drin, was mich niedergeschlagen und zerrieben hat. Und jeden Tag stand sie mir da oben vor Augen. So was Verrücktes. Mein Nachbar schmeißt mir heute noch tote Ratten ins Küchenfenster. Wer ist demnach verrückt? Die oder ich? Wie sinnlos diese alten Geschichten. Ich bitte Sie... Bringen Sie so schnell wie möglich die Kugel wieder weg. Das Buch bleibt da. Komm, jetzt zeig doch mal hier, Mutter. Lies vor, Mädchen. Ja, ja. Lies ja, schon. Ich muss es doch erst finden. Also, du sollst lesen sein. Nicht so laut. Komm, ja, hier. Warte, hier. Hier hab ich's. Hier. Als sie dann im 8. Monat war und Leugnen nicht mehr half, haben die Volksgenossen sie unter die Tinglinde gestellt und ihr den Kopf kahl geschoren. Man brachte eine schwere eichene Tafel, an der eine Kette befestigt war, und hängte sie ihr um den Hals. Anschließend führte die Dorfgemeinde sie in die 12 Kilometer entfernte Kreisstadt, wo sie 24 Stunden auf dem Marktplatz ausgestellt worden ist, damit ein jeder lesen konnte, was auf dem Eichenbrett stand. Ich soll nicht mit Polen huren, deshalb hat man mich geschoren. Bitte. Da haben Sie ein Stück Ihrer Chronik. Na! Die sogenannte goldene Kugel, das ist ein Bauch, in den wir lieber nicht hätten reinstechen sollen. War es nicht eigentlich ein Serbe? Für die waren alle gleich. Schrei, Mädchen, schrei. Morgen kommt der Himmel vorbei. Du hast nichts mehr zu lachen. Er tut ein Englein aus dir machen. Schrei, Mädchen, schrei. Gleich nach dem Krieg soll ein Mann nach Uhlenhaus gekommen sein, dessen Anblick die unseren scheinbar nicht ertragen haben. Ich habe ihn vergebens rufen lassen, um ihn zu befragen. Aber nicht einmal seinen Namen habe ich erfahren. Nur, dass er sehr verfallen war, älter schon, ohne Haare und mit Narben übersät. Er hatte den Krieg in einem Lager überlebt und wollte sich zur Ruhe setzen. Ich kann nicht sagen, warum ausgerechnet in Uhlenhorst. Der damalige Bürgermeister ließ ihn sich nicht einmieten und versuchte energisch, ihn zum Weiterfahren zu veranlassen. Und darauf habe der Mann mit wilden Tobsuchtsanfällen geantwortet. Am Ende haben sich ein paar Bauern zusammengetan und ihn rasch in einer Anstalt abgeliefert. Er ist seither nicht mehr gesehen worden auf unserer Straße. Tag, Oswald. Womit kann ich dir helfen? Ich brauche einen Impfschein für meinen Sohn. Und 8 Festmeter Kiefernholz. Einen Impfschein kann ich dir geben. Aber wegen des Holzschlags musst du dich an den Waldhüter wenden. Mit dem rede ich nicht mehr. Was soll das heißen? Er ist vom Dorf zum Waldhüter gewählt. Und alle wenden sich an ihn. Ich habe über das Holz nicht zu bestimmen. Der hat Frohen Leichnam nicht gestreut. Ach, dazu kannst du ihn doch nicht zwingen. Er ist evangelisch. Warum habt ihr seinen Teil nicht mitgelegt? Haben wir versucht. Hat die Blumen zusammengekehrt und auf den Mist geschmissen. Ah, ja, ja. Deswegen ist der Pfarrer noch lange in kein Loch gefallen. Hören Sie mir zu, alle beide. Ich bin die längste Zeit in jenes Haus gegangen, um eines fremden Mannes Dreck wegzuräumen. Was hat er Ihnen denn getan? Eine Menge hat er getan. Und nicht nur mir, sondern uns allen. Du bist ja hier fertig. Oder ist noch was? Willst mich wohl raus haben, ne? Nee, ich bleibe. Das muss ich hören. Lassen Sie nur ruhig drin. Es geht jeden an, nicht nur uns beide. Was ist denn nun? Der schreibt keine Chronik. Was? Ich sage es laut und deutlich. Der denkt an keine Dorfgeschichte. Was der aufschreibt, ist alles Klatsch der letzten 50 Jahre. Geschichten aus dem Krieg und noch später. Hey, wie kommen Sie denn darauf? Weil ich es mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Beim Staubwischen. Ganz unwillkürlich. Ja, da fiel mein Blick auf was Gereimtes. No, bitte. Er hat sein Schriftkram rumliegen. Also, da fällt einem natürlich dies oder das in die Augen. Ein Reim. Ich denke, den kennst du doch. Schrei, Mädchen, schrei. Morgen kommt der Himmel vorbei. Und keine 3 Zeilen später taucht der Name Luise Reuter auf. Wissen Sie, die Mutter von unserer Wirtin mit ihrem polnischen Galan. Und jetzt frage ich Sie, was hat dieser längst vergessene Fall mit unserer Chronik zu tun? Das ist ja unglaublich. Ich bin sehr unangenehm überrascht. Und Sie haben sich nicht verschaut? Ich bin doch nicht blind wie gewisse Leute, deren Mundwerk dafür umso ersprießlicher arbeitet. Hey, dieser hinterlistige Kerl. Schnüffelt herum, bohrt, horcht uns aus und schreibt alles auf. Haarklein wahrscheinlich. Na, meine Tante kriegt was zu hören. Und du, Bürgermeister? Was gedenkst du zu tun in dieser Angelegenheit? Ich bin wie erschlagen. Er hat uns ausgenommen wie einen Truthahn. Und nun das. Tja. Ich werde ihn kündigen lassen. Etwas Besseres fällt mir so schnell nicht ein. Euch etwa? Und ob uns was Besseres einfällt. Er verlässt unser Dorf nicht stehend auf 2 Beinen. Nein, so leicht lässt Uhlenhorst sich nicht foppen von einem Hergelaufenen. Nicht mit uns. Es ist ein Schnee gefallen. Und ist es doch nit Zeit. Man wirft mich mit den Ballen. Der Weg ist mir zu weit. Mein Haus hat keinen Giebel. Es ist mir worden alt. Zerbrochen sind die Riegel. Mein Stüblein ist mir kalt. Ach lieb, lass dich's erbarmen, dass ich so elend bin. Und schleus mich in dein Armen. So fährt der Winter hin. Der Süddeutsche Rundfunk brachte die Schwedenchronik, ein Hörspiel von Helga M. Novak. Die Rollen und ihre Sprecher waren: der Fremde, Gerd Baltus, die Wirtin, Grete Wurm, eine Bäuerin, Käthe Lindenberg, Gertrude, Katharina Brauren, Elisabeth, Edda Seipel, Oswald, Horst Michael Neuze, der Bürgermeister, Günther Strack, die Zugefrau, Rita Graun, die Mutter der Wirtin, Ruth Hellberg. Ferner wirkten mit Heta Mantschew, Wiebke Paritz, Traugott Bure, Michael Thomas und Hans Streichler. Ton und Schnitt Karl-Heinz Stoll und Christa Schaaf. Regie Fritz Schröder-Jahn.